Kundgabe 4454. Empfangen durch Bertha Dudde am 7.10.1948. Lebendiges Wasser. Unerschöpflich ist der Quell des ewigen Lebens, dem das lebendige Wasser entströmt. Und ständig wird sich daran laben können, wer nach dem lebendigen Wasser verlangt. Nimmermehr werde ich selbst diesen Quell zum Versiegen bringen. Doch ihr Menschen könnet leicht dazu beitragen, dass der Strom schwächer fließt, so eure Seele den Ausgang verstopft, so ihr Hindernisse aufrichtet, so ihr wider die Natur handelt, also den Quell bewusst totlegen wollet. Wo einmal das Wasser des ewigen Lebens das harte Gestein durchbrochen hat, dort wird es nimmermehr mangeln an klarem, die Menschen erquickendem Wasser. Und es wird sich jeder daran laben können, der Labung begehret. Und doch ist Menschenwille fähig, auch einen Quell abzusperren, wenn die köstliche Gabe, das frische, reine, gesunde Lebenswasser nicht erkannt wird als köstlich und der Mensch danach trachtet, seine Kraft unwirksam zu machen, da er sie nicht zu benötigen glaubt. Dann aber müssen sie es sich auch selbst zuschreiben, wenn alles verödet und verdorrt, wenn in weitem Umkreis kein rechtes Leben gedeihen kann, wenn die Menschen nur noch naturmäßig leben, geistig jedoch völlig ohne Leben sind, denn es mangelt ihnen an der Kraft, die sie aus dem Born des Lebens, aus dem ewigen Quell göttlicher Liebe schöpfen können. Lebenswasser ist mein Wort, geboren aus der Höhe, vom ewigen Quell ausgehend und zuströmend allen denen, die sich öffnen als Gefäß, in das ich der Strom meiner Liebe ergießen kann. Mein Wort erquicket alle, es ist Speise und Trank für die Seele. Mein Wort ist köstlicher Trank für alle Erdenwanderer, die Stärkung benötigen auf ihrem Erdenlebensweg. Und wo mein Wort empfangen wird, dort hat sich der Fels geöffnet, um fortan frisches, lebenerweckendes Wasser zu geben. Dort ist der Glaube so stark, dass meine Stimme vernehmbar ist. Wo ein Quell das Gestein durchbrochen hat, dort wird überall im Umkreis Vegetation sein. Dort werden die Menschen gesunden an Leib und Seele, so wie sie sich laben werden an dem Quell, so wie sie mein Wort ausleben und ihrem Empfinden gemäß auch die Mitmenschen bedenken. Denn dann reichen sie die Becher mit klarstem Wasser auch jenen da und beleben so auch ihre Umwelt. Wer am Quell des Lebens nicht vorübergeht, der wird den Tod nicht zu fürchten brauchen, denn für ihn gibt es wahrlich keinen Tod. Er verlässet nur den Leib und geht in das ewige Leben über, denn er hat von dem Wasser des Lebens getrunken und kann ewiglich nicht mehr sterben. Er hat mein Wort entgegengenommen, die ewige Wahrheit darin erkannt, und nimmermehr wird er davon lassen, was er von mir empfangen hat. Nimmermehr wird er den Quell zum Versiegen bringen, sondern sein Durst wird immer größer werden, je mehr er sich an dem Quell des Lebens labet. Er wird trinken wollen ohne Unterbrechung, und er wird alles tun, um den Lebensborn reinzuhalten, und er wird auch zu verhindern wissen, dass Mitmenschen den Quell verstopfen, weil er wachet und auch stark genug ist, jeden Schädling fernzuhalten. Denn er holet sich ständig die Kraft aus meinem Wort, aus dem Lebenswasser, aus dem Quell, den meine große Liebe euch erschlossen hat. Amen.